Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie heißt unser Thema heute? Das Thema heißt reingelegt. Und ich frage euch, wie seid ihr von anderen Leuten schon mal reingelegt worden und habt ihr andere schon mal reingelegt? Und das kann ja reichen, die Geschichtenpalette von ganz witzigen und abgefahrenen Stories bis hin zu sehr ätzenden oder auch sehr ernsten. Also reingelegt, wenn ihr mir darüber erzählen wollt. Das hier ist meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht in Köln, 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Steffen und der ist 27 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Stefan, du bist reingelegt worden? Ja, richtig, ich bin reingelegt worden. Erzähl. Das ist jetzt schon einige Jahre her und ich denke mal, das war so 1995. Ja. Ich war bei meinen Eltern zu Hause, die wohnen in einer Stadt des Ruhrgebiets, möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen. Mhm. Und halt schellte, mein Vater stand vor der Tür und brachte also einen fremden Mann mit. Und dieser fremde Mann, der sprach mich an, Stefano, ah, wie geht's dir? Und machte also einen sehr positiven Eindruck auf mich, erkannte ja auch schließlich meinen Namen. Und ich habe also nicht geglaubt, dass dieser Mensch mir zum Beispiel etwas Böses oder etwas Schlechtes möchte. Mhm. Und habe den dann natürlich mit meinem Vater zusammen reinkommen lassen. Man muss dazu sagen, mein Vater geht jetzt schon auf die 80 zu, ja, ist also natürlich nicht mehr so ganz leicht. Manchmal hat er mal so kleine Aussetzer. Und was ist also passiert? Dieser Mensch hat einen Koffer rausgeholt, im Koffer waren Lederjacken drin, es waren falsche Lederjacken, wie sich später herausstellte, und wollte... Also dein Vater kannte den gar nicht? Er kannte den gar nicht. Du hast aber gedacht, das wäre ein Bekannter von deinem Vater? Ja, natürlich, weil er mich halt per Namen angesprochen Woher hat. Woher kannte er denn deinen Namen? Ja, das ist eben der Trick, wie sich hinterher herausgestellt hat, Trickbetrügers. Mhm. Der hat ihn auf der Straße einfach angesprochen. Die fahren also mit einem Mercedes, sind die zu zweit unterwegs gewesen, mhm, haben meinen Vater angesprochen, haben gesagt, wir kennen uns doch, weißt du nicht mehr, wie war gleich nochmal dein Name? Und dann hat mein Vater den Namen gesagt und dann hat er ihn angesprochen, Giorgio, du weißt du nicht mehr, wir sind damals zusammen, mhm, zur Arbeit gefahren. Mein Vater, muss man dazu sagen, ist 20 Jahre Rentner, mhm, und hat natürlich nicht zugeben wollen, dass er sich an diesen vermeintlichen Arbeitskollegen, verstehe, nicht mehr erinnern können. Wie ausgebufft, ja, genau. Die haben sich also an den alten Mann gehängt. Ja, richtig. So, und dann war das in der Wohnung so, dass er einen Koffer öffnete mit... Ja, und dann ist es mir natürlich, dann war mir natürlich klar, dass das kein ehemaliger, was ja hätte durchaus sein können. Ja. So jemand lässt man natürlich auch rein. Ja. Ne, aber ich bin ja natürlich auch vorsichtig. Man lässt ja normalerweise nicht fremde Menschen in die Wohnung. Mhm. Und dann holte er also den Koffer raus, da waren also diese falschen Lehrjacken drin. Und dann wusste ich natürlich schon, was Sache war. Mhm. Dass also jemand war, der jetzt nur diese Lehrjacken verkaufen wollte. Also du hast keine gekauft? Nein, also, mhm, witzigerweise war es dann so, dass ich von einer Kollegin hinterher gehört habe, der ist 3 Wochen vorher mit ihrem Großvater dasselbe passiert. Mhm. Und ich habe jetzt auch von Bekannten gehört, dass es in einiger Zeit in dieser Eduard Zimmermann-Sendung Neffer Schlepper Bauernfänger auch, ja, schon gelaufen ist. Also zur Warnung all, denen sowas passiert, dass man da also ein bisschen, ja, vorsichtig sein muss. Nicht immer, wenn man den Namen, wenn einer den Namen von einem weiß, mhm, ist es also so, dass, mhm, man den auch wirklich kennen muss. Ja. Bist du ihn dann schnell losgeworden? Ja, das ging dann doch relativ glücklich. Ich habe dann einfach gesagt, dass ich ein Problem mit meinem Auto hätte, mhm, und dass wir dann halt mal vor die Tür gehen, mhm, sollen. Er sollte sich das mal angucken und dann bin ich dann rein und habe den auch gar nicht mehr weiter reingelassen. Also es ist nun mal gut gegangen, ne? Es hätte ja auch noch übel ausgehen können, wenn der sich da irgendwie gewalttätig gezeigt hätte. Oder erstens so, ne? Das, und er hatte ja, wie gesagt, das habe ich meinen Vater ja hinterher gefragt, noch einen Kollegen dabei, mhm, der im Hintergrund halt wahrscheinlich dann draußen noch war, und wenn die Situation irgendwie klar gewesen wäre, vielleicht hätte der dem noch ein Zeichen gegeben. Ich weiß nicht, es gibt ja auch, mhm, technische Möglichkeiten, mhm, und dann wären die zu zweit reingekommen. Aber ich denke mal, dadurch, dass jetzt noch ein junger, relativ junger Mann, ich weiß, ja, das kann sein, ja, zu Hause war, mhm, ist das alles glimpflich abgegangen. Also nehmen wir das mal, was du erzählt hast, als Warnung, ne? Wenn irgendjemand sowas passiert, dass da gleich die Birnchen angehen. Genau, und deshalb habe ich auch angerufen, dass das ist schön. Als kleine Warnung noch. Ja. Denn die scheinen ja immer noch aktiv zu sein, wenn das vor kurzem erst im Fernsehen gelaufen ist. Ja, danke für den Anruf. Ich bedanke mich. Tschüss, Steffen. Tschüss. Ciao. So, jetzt ist Holger dran und Holger ist 30. Holger. Renitzki. Lieber Herr Domian, es ist eine fürchterlich gute Idee von Ihnen, nachts eine Radiosendung zu machen. Aber warum wecken Sie mich, die Lichtgestalt der deutschen Kultur, aus dem Schlaf? Ja. Was denken Sie sich dabei? Ja, ich bin jetzt völlig perplex, dass Sie dran sind. Da muss irgendwie eine technische Fehlschaltung vorliegen. Reden Sie nicht von technischer Fehlschaltung. Die Wahl am Sonntag hat bewiesen, wie viele technische Fehlschaltungen zu einem übel unvergleichlichen Ausmaße führen. Also Sie sind mit der Wahl, mit dem Ausgang nicht sehr zufrieden? Natürlich bin ich das, aber ich darf es nicht zugeben. Ich habe viele Freunde bei der CDU. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, also ich wollte mich da gar nicht reinlegen. Es war nicht schlecht, aber du warst ein bisschen zu laut. Ich war zu laut. Ja, es war gut imitiert, aber es war ein bisschen zu laut. Also muss ich leiser sprechen. Ja, es war so ein bisschen gebrüllt und das, ja. So, er ist zwar auch laut, ne, aber ja, ist jetzt die Aufregung auch für dich. Ja, machst du ihn aus Hobby nur nach oder bist du ein Kabarettist? Oder? Also ich nenne mich mal Hobby-Kabarettist. Ja. Ich arbeite auch mit verschiedenen Programmen, habe zum Beispiel die Sozialdemokraten auch in den Wahlsieg hineingeführt. Die haben mich mit einer Figur namens Dr. Malheur auf Veranstaltungen gebucht im Bergischen Land. Im Bergischen Land, wie schön. Damit ja. Kann man also die Leute noch hinterher aus den Hügeln hervorholen, mit Dr. Malheur. Mit oder? Dr. Malheur, ja, richtig. Und zwar das eigentlich Witzige daran ist, ich sag mal, mit den Leuten einen gewissen Schabernack zu treiben, die ja. Also an einen bestimmten Punkt zu kriegen. Du sagtest gestern zum Beispiel, du hörst unheimlich gern den Schweizer Dialekt. Ja. Und Dr. Malheur ist Schweizer. Mhm. Und hat natürlich über seinen Namen ein ungleich schwieriges Problem in der Schweiz, ein Arrangement als Doktor zu bekommen. Ja. Stellen Sie sich einmal vor, Sie heißen in der Bundesrepublik zum Beispiel Unglück oder so etwas. Und ja, man erklärt den Leuten also dann so circa 15 Minuten als Schweizer Arzt, was sie so eigentlich haben. Also und ich verstehe es richtig, dass du quasi in so einem Wahlkampf-Vorprogramm aufgetreten bist, um die Leute so in Fahrt zu bringen, oder richtig, wie? Richtig, ja, so ein bisschen. Also ich sag mal quasi der Unterhaltungsteil. Und danach ist dann Gerhard Schröder aufgetreten? Nicht oder dann. Oder eine Nummer kleiner oder sowas? Ich habe Münte mal getroffen. Münte Fähre, ja. Den durfte ich auch untersuchen. Ja. Und seine Vitalwerte sind also eindeutig so, dass er diese Wahlkampfperiode in der Legislaturperiode überleben kann. Nun kann man, ich glaube, den Schröder noch nicht nachmachen, ne? Das ist sehr schwer. Das kommt erst noch. Er wird also sich da gewisse Dinge erstmal aneignen müssen. Also der frühere Amtsinhaber war etwas einfacher. Ja, Kohl können ja mittlerweile alle nachmachen. Das ist schon nicht mehr witzig. Den machen alle mehr oder weniger schlecht. Gibt es denn einen prominenten Sozialdemokraten, den du auch nachahmen kannst? Also der nicht gerade schon zu den Uralten zählt? Ja, also einen Uralten hätte ich noch auf Lager gehabt fast. Willy Brandt wahrscheinlich. An Brandt habe ich mich mal versucht. Aber die restlichen Sozialdemokraten zum Beispiel, es gab mal eine Geschichte, da habe ich einen Kohl-Gag quasi aus dem Bühnenprogramm rausgenommen. Ja. Und zwar lautet der folgendermaßen, der Kanzler fährt mit seinem Schiff Titanic auf einen Eisberg zu und wird dann von Norbert gewarnt, du Helmut, ich glaube, wir fahren gerade auf einen Eisberg zu. Du Norbert, kein Problem, das machen wir lieber der Wende, Augen zu und durch. Aber wo du gerade schon mal hier bist, ich habe ein neues Gimmick, ein Wurfelautomaten. Und wenn du die Mitte triffst, dann hört sich so an, dann triffst du die Fresse vom Shopping. Oh! Der bietet sich natürlich dann so ein bisschen an durch seine langsame Sprache. Ja, ja. Aber an sich sind die amtierenden Machtinhaber dankbarer. Also, ja. Ich meine, die Neuen müssen sich erstmal etablieren und wenn die 16 Jahre im Amt gewesen sind, wirst du sie sicher perfekt auch nachmachen können. Ja, ich habe ja, wenn die 16 Jahre schaffen, habe ich so lange Zeit. Ja, aber den Scharping konnte man auch schon so ein bisschen gut nachmachen, glaube ich. Nur einige haben sich dran gewarnt. Ja, Scharping hatte schon ein paar Dinge durch seinen Dialekt und seine langsame Redeweise. Ja, ja. Ja, also jetzt hast du mich reingelegt. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Ich habe damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass das... Aber die eigentliche Geschichte, die ich vorher schon deinem Kollegen erzählt habe, war, also durch diese Stimmimitation habe ich eigentlich dadurch, bin ich da erst drauf gekommen, indem ich Mitarbeiter, Vorgesetzte und Kunden anfing zu imitieren. Mhm. Und da haben wir dann irgendwann uns mal einen Spaß erlaubt, einen Alarm zu simulieren bei einem Kollegen, wo wir genau wissen, da sitzt jemand neben, der also als Backup fungieren kann, der also, wenn es wirklich von ihm überhaupt nicht gescheckt wird, dass er dann eingreifen kann und die Alarmbearbeitung stoppen kann. Und der rief dann also als Alarmband rief der an, hörte sich ungefähr so an, Einbruchalarm Mohammed Ibrahim Hezbollah, Einbruchalarm Gebetsraum, bitte schicken Sie Fahrer. Ja, und der Sondertext, also die Anweisung für den Alarmverfolger hieß dann, Alarmverfolger darf Objekt nur ohne Schuhe betreten, was natürlich dann auch diesem Kulturkreis entspricht. Ja, ja. Und das Witzige war, dass der Kollege den Alarm sowas für echt hielt. Der hatte natürlich die Anschrift eines, prominenten Bundesbürgers, sodass man also in allerletzter Sekunde den Alarm abblocken musste, damit er nicht die Polizei dahin schickte. Weil wenn die da aufgetaucht wären, glaube ich, hätte ich mit meinem kleinen Spaß eine große Wirkung erzielt und mir einen Satz Ohren eingefangen. Also er treibt Schabernack, der Jochen, der Holger. Der Holger. Und ich danke, dass er angerufen hat. Ja, ich danke, dass ich dir für deine Sendung ein bisschen was spielen konnte. Ja, vielen Dank. Tschüss, Holger. Tschüss. So, jetzt haben wir Jochen dran. Und Jochen hat ein Bildtelefon. Hallo Jochen. Ja, hi. Hallo Domian. Wie geht es dir? Mir geht's gut, und selbst? Ja, super, muss ja, ne? Nein. Sonst würde ich ja hier nicht anrufen. So ein bisschen reingelegt wurde ich auch. Ja, erzähl mal. Ja, also du kennst doch bestimmt Partylines, so 090, ja, wo man eigentlich hingeht, um Spaß zu haben. Ja. Aber dann gibt es doch wiederum Leute, die diese Lines ein bisschen zu ernst nehmen. Und ja, da meinen so einige Leute, erwachsene Leute, so 24, 25, auch mal dich zu besuchen im Negativen jetzt. Also nicht freundlicherweise, sondern negativ. Jochen, stopp mal eben. Kann es sein, dass du irgendwo ein Gerät noch eingeschaltet hast? Ich höre nämlich immer deinen Ton noch im Hintergrund. Ja klar, mein Fernseher. Den würde ich mal einfach ausschalten oder den Ton runterstellen. So besser, Domian? Ja, so ist besser. Also du warst bei den 190er-Nummern. Ja. Mhm. Also es ist ein paar Wochen her, jetzt habe ich mir die Nummer sperren lassen, damit ich nicht mehr auf die Versuchung komme, weil es macht ja gelegentlich süchtig. So, wie bist du denn reingelegt worden? Ja. Wie bist du denn reingelegt worden? Ja, die Leute ergeben sich so erst ganz nett. Dann kommt schon die biestige Art, wenn sie dann eine Rufnummer haben, die wird dann wahrscheinlich auf der Line auch weiterverteilt, genau wie deine Adresse und so. Mhm. Und ja, und dann irgendwann ist der Zeitpunkt angelangt, wo sie dich versuchen zu kontrollieren und ja, versuchen dich zu besuchen, deine Adresse rauszukriegen, Adressen weitergehen. Mhm. Bist du mal besucht worden? Ja, ich bin auch schon mal besucht worden. Von wem? Von irgendwelchen Linern, das war ein Mädchen, die habe ich kennengelernt. Erst war sie ganz nett. Mhm. Und ja. Aber das, dennoch verstehe ich das nicht richtig. Du hast doch auf der Line nicht deine Adresse durchgegeben. Ja, man geht ja in ein, also man ist es so, es gibt eine 10er-Line, wo 10 Leute auf einer Leitung sind. Mhm. Wenn man dann einen Menschen kennenlernt, dann geht man mit denen in eine Box, in Separé auch genannt, um mit denen sich allein zu unterhalten. Und da gibt man dann schon hin und wieder mal eine Nummer und seine Adresse. Und die Adresse. So, nun spielen wir das mal weiter durch. Oder erzähl du uns das mal genau. Es kam dann diese Frau zu dir nach Hause. Was ist da passiert? Nee, nicht die Frau. Sie ist dann irgendwann noch mal ein bisschen patziger geworden und ja, dann kamen irgendwelche Typen bei ihr ans Telefon und meinten mich anzurufen und so, ja, wir haben da eine Adresse und dies und das, und dann kamen die auch mal vorbei, nachts, bis nächtlich, um diese Zeit ungefähr. Und was ist da passiert? Ja, wie gesagt, sie wollten ja rein in meine Wohnung. Also erstmal habe ich gesagt, ihr braucht mich gar nicht besuchen kommen, ich mache nicht auf. Mhm. Haben sie gesagt, nee, wir kommen hin und wir kriegen das schon alles hin, auf und so. Und wenn du nicht aufmachst, dann, wir haben noch jede Tür schon aufgekriegt. Und dann sind die vorbeigekommen und haben dann hier ein bisschen so Terror gemacht und so, mach doch die Tür auf und so. Ich muss dazu jetzt auch sagen, dass ich umgezogen bin und dass das hier meine neue Wohnung ist. Also es ist nichts Gravierendes passiert. Wäre die Polizei nicht rechtzeitig da gewesen, der war gravierendes Kaffee. Ja. Also die Tür war auch Schrott und da bin ich noch einer Zeit. Also ich würde sagen, die Geschichte war ein bisschen dünn, die du erzählt hast, aber dafür haben wir dich gesehen und ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir alles Gute. Tschüss Jochen. Okay. Ciao. Ja, und jetzt geht's weiter mit Andreas. Und Andreas ist 30 Jahre alt. Hallo Domian. Hi Andreas. Ich höre dich ein bisschen schwach. Ha? Ich muss dir erstmal ganz kurz was sagen, aus Köln. Ja. Du bist ja fast schuld, dass ich einmal einen Unfall gebaut hätte. Ne? Nein. Ja doch, wir haben dich gesehen auf der Aachener Straße. Meine Freundin schreit ganz laut, Domian! Und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich habe mich total erschrocken, dass ich voll auf die auf die Bremse gehauen hätte. Da standst du mit deinem Fahrrad, deine graue Kappe an, mit deinem Fahrrad standst du direkt vor uns an der Ampel. Das nur ganz kurz. Das kann sein, ja. Ja, das zweite Mal ist das schon passiert. Es ist alles gut gegangen, hoffe ich. Ja, nee, ist nichts passiert. Ich habe auch nur erschrocken. Ich wollte erst noch winken. Ich sagte, aber der kennt mich gar nicht. Da winkst du nicht. Das ist so blöd, ne? Also es war keine böse Absicht von meiner Seite aus. Nee, du hast ja auch gar nichts gemacht. Du standst nur da, ne? Ja. Dann musst du mal sehen, was du bewirkst. Ja. Ich gehe demnächst mit einer Tarnkappe raus. Ja, okay. Genau. Andreas, jetzt aber zum Thema reingelegt. Also folgendes. Also ich muss, ist das ein bisschen eine komplizierte Geschichte? Erzähl sie uns ganz einfach. Ganz einfach. Also alle sind dir dann dankbar. Na gut, also ich habe reingelegt früher. Und zwar, ich bin jetzt 30 und ich war damals 18. Das war kurz nachdem ich von der Bundeswehr gekommen bin. Ja. Habe ich halt bei einer Versicherung gearbeitet. Also die haben mich mehr oder weniger angeheuert. Und ich dachte, gut, bevor du jetzt dir gar nichts hast, verdienst du da nebenbei was. Mhm. So, jetzt war natürlich früher das so, das war ja halt diese Außendienstakquise. Das heißt, du hast die Leute eben in den Außendienst geschickt, die haben halt die Freiheit, die sind praktisch von Tür zu Tür gerannt. Mhm. Und das ist ja ein hartes Brot verdienen, das weißt du auch, da kann man nicht mal eben irgendwie jetzt, also auch damals war es nicht mehr so, dass du da mal eben den Leuten eine Versicherung aufs Auge drücken konntest, weil das war eben schon ziemlich schwierig. Mhm. So, da habe ich mir Folgendes ausgedacht. Da gab es in Bochum diese Partnervermittlungen. Mhm. Die waren die Zeitung damals auch immer voll, sind die auch teilweise heute noch mit. Dann habe ich mir gedacht, weil ich jetzt, ich sag mal, auch so ein bisschen begnadet bin von Gott, dass ich nicht gerade der Hässlichste gewesen bin, habe ich mir gedacht, gut, weil du bei den Frauen immer gut angekommen bist, versuch's es einfach mal. Da habe ich nicht zu dieser Partnervermittlung gegangen, habe mich halt dahingesetzt, habe mich mit der Dame unterhalten, habe gesagt, dass ich Probleme mit einer Beziehung habe und die hat mir das dann halt erklärt. Das heißt, du bezahlst dann 150 Mark und die vermitteln dich dann so lange weiter an Mädels, bis halt die Richtige dabei ist. Ja. Und dann wird halt diese Gebühr fällig und dann vermitteln die dich halt nicht mehr weiter. Dann hast du halt deine feste Partnerschaft. Ja. So, jetzt haben die mich halt weitervermittelt an ein Mädel. Jetzt fing das halt an. Und mit jedem Mädchen, was ich mich getroffen habe, also man hat halt erst telefonisch Kontakt aufgenommen, man bekam diese Adressen, dann hat man halt telefonisch Kontakt. Ja. Da habe ich dann versucht, auch charmant mich natürlich zu präsentieren. War ja auch ganz nett, weil die Absicht ja eigentlich eine ganz andere war. Ich sag bitte nicht, dass du mit jedem Mädchen eine Versicherung abgeschlossen hast. Richtig, Domian. Die armen Mädchen. Wieso die armen? Das war doch klasse. Was waren das für Versicherungen, genau? Jeweils. Lebensversicherung, Haftpflicht, je nachdem, was ich gerade angeboten habe. Das heißt, du hast da richtig Knete gemacht. Aber ohne Ende. Und weißt du was, Domian? Ich habe fast kaum Storno gehabt. Unglaublich, ne? Sind denn wirklich alle Frauen drauf reingefallen? Alle. Wirklich. Und hinterher keine hat einen Rückzieher gemacht? Es ist natürlich, ich meine, als ich damals aufgehört habe, das habe ich 2 Jahre gemacht gehabt, und als ich damals aufgehört hatte, dann habe ich halt die Betreuung nicht mehr gehabt für diese Mädels. Ist es denn auch noch weitergegangen? Dann bist du gegangen, nachdem die nachdem der Versicherungsvertrag unterschrieben war? Ja, natürlich. Also es gab dann keine... Aber pass mal auf, vorher haben die mir Kaffee gekocht, Kuchen gebacken, wir haben uns unterhalten, wir haben gegessen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da reingegangen bin und habe denen eine Versicherung verkauft. Es ist, ich sag mal ganz kurz den Ablauf. Jetzt habe ich mich mit dem Mädchen unterhalten. Wir haben uns ganz gut verstanden am Telefon. Dann machen wir natürlich so ein Blind Date aus. So, wo am besten? Bei ihr in der Wohnung, weil sie ja oft kein Auto hatte. Oder weil ich mich dann halt angeboten habe, gesagt habe, ich dachte, komm, ich habe damals in Dortmund gewohnt, bevor du jetzt in die Stadt kommst, ich komme zu dir. War ja auch kein Problem. Und ja, dann bin ich halt dahin gefahren. Da haben wir uns erst unterhalten, weil wir haben uns ja jetzt schon am Telefon vorher unterhalten. Das heißt, ich war jetzt nicht mehr der Also du hast sie erstmal richtig eingesäuselt, richtig, die armen Dinger. Ja, genau. Und dann haben sie unterschrieben. Aber nochmal die Frage, es waren alles seriöse Versicherungsgesellschaften. Ja, natürlich. Das war also nichts... Also in dem Sinne ist da keiner betrogen worden. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt da irgendwie was, irgendeinen Betrug gemacht hast. Du hast nur geschickt, legal getrickst, sagen wir mal so. Legal getrickst. Menschlich nicht so ganz korrekt, sagen wir mal so. Nein, korrekt war es nicht. Nee. Nein, dir tun sicher im Nachhinein die Frauen noch sehr leid. Ja, und wie? Ja. Wie viel hast du an denen verdient? Hast du mal so über den Daumen gehört? Ja, eine Menge. Wie viel denn? Also ich sag mal im Monat so im Schnitt knapp 8000 Mark. Aber das mit 18 Jahren und ich finde, das ist eine Menge Geld. Wie lange hast du das gemacht? Bitte? Wie lange hast du das gemacht? Knapp zwei Jahre. Ja. Und dann irgendwann hat sich das Gewissen in dir gemeldet und hast gesagt, so geht es nicht. Ich hatte irgendwann bei dieser Versicherungsgesellschaft dann halt keine Lust mehr, weil mir das einfach doch zu blöde geworden ist. Aber sag mal, im Ernst, wenn du es 2 Jahre gemacht hast, hast du mit jeder Frau... Mit jeder. Das glaube ich nicht. Domian, nicht, das kommt immer drauf an, was nicht mit jeder Frau jetzt eine dicke Lebensversicherung, einen dicken Deal. Es ist ja so gewesen. Wir haben da gesessen, wir haben uns unterhalten und irgendwann musste halt im Gespräch geschickt darauf hinführen und sagen, ich könnte mir schon eine Beziehung vorstellen, aber ich habe immer Angst, was kommt danach? Was ist eigentlich, wenn wir eine Partnerschaft eingehen und es passiert was? Das ist schon link, ne? Ja, mir ist ganz übel, während du das so erzählst. Doch, es ist link. Und dann kommt die an und sagt es zu mir, du hast recht, eigentlich müsste ich eine Unfallversicherung machen. Da sagte ich, siehste, hast du ein Glück. Wie viel verdienst du oder hast du verdient, wenn du eine Unfallversicherung zum Beispiel mit jemandem abgeschlossen hast? Dobia, das ist jetzt fast 10 Jahre her. Mhm. Ne? Also ich kann es dir nicht mehr genau sagen, weil das läuft immer nach diesen Provisionen. Manche Versicherungen bezahlen halt mehr für Unfallversicherung, manche Versicherungen sind halt nur auf diese Lebensversicherung spezialisiert, manche bezahlen auch sehr viel nur für Autoversicherung und das ist total unterschiedlich. Also du hast eine ganze Reihe von Frauen reingelegt. Ja, genug. Und wir wissen gar nicht genau, wie viele wahrscheinlich. Ne? Viele, bestimmt. Nein. Ich hoffe, dass du heute ein netterer Mensch geworden bist. Sehr, sehr nett. Und ich arbeite jetzt bei Beng und Olaf. Und das ist natürlich wunderbar. Andreas, danke für den Anruf und bis wir uns demnächst wieder auf irgendeiner Straße sehen. Ja, tschüss. Ciao. Sonja, 27. Ja, hi Domian, hier ist Sonja. Ja, Sonja. Was mir zu deinem Thema eingefallen ist, mit dem Reingelegt betrifft, ist jetzt für die Schule, die ich also für die Altenpflege gemacht habe. Ja. Es war für die einjährige Schule. Und da habe ich ein halbes Jahr jetzt in diese Praktikumszeit auch gearbeitet. Und in diesem halben Jahr hatte dann meine Lehrerin dann gesagt, dass ich dann also einen Auflösungsvertrag unterschreiben sollte. Ein was für ein Vertrag? Ein Auflösungsvertrag. Auflösungsvertrag? Ja. Ja. Und ich würde für die Schule nicht taugen, weil ich, also unkooperativ. Genau. Mhm. Und dass ich eigensinnig wäre und mal alleine arbeiten würde, und ich könnte dann also nicht mehr in der Schule bleiben. Dabei war ich in der Unterrichtszeit also sehr gut und war total arrangiert und habe mich auch sehr interessiert und war auch sehr lustig. Und dann habe ich dann unerfahren, wie ich bin, habe ich dann auch unterschrieben, weil ich gedacht habe, ich wäre nicht geeignet. Mhm. Habe ich dann ein paar Jahre später erfahren von Klassenkameraden und von einem Altersheim, dass die nichts davon wussten, dass ich schlecht wäre, dass die also auch nicht mich loswerden wollten. Und dann habe ich dann später nochmal erfahren, dass die mich eigentlich nicht mehr haben wollten, weil die irgendwie erfahren haben, dass ich lesbisch bin. Und habe aber nicht offensichtlich gezeigt. Ich weiß auch nicht, wie die das rausgekriegt haben. Nur die Schule wusste es. Und dann... Also ein offensichtlicher Trick, um dich loszuwerden. Ja. Und ich war dann auch, nachdem ich das unterschrieben habe, habe ich dann also in der Klasse dann gesagt, ja, man hat mich jetzt loswerden wollen und... Wie alt warst du da eigentlich, als du das unterschrieben hast? Bitte was? Wie alt warst du da, als du das unterschrieben hast? 90, ja, da war ich 22. Und jetzt, ja, die Klassenkameraden haben es auch nicht verstanden, weil ich in der Schule sehr gut war. Okay, nun ist es passiert. Hast du da irgendwie Konsequenzen rausgezogen? Hast du dich nochmal an die irgendwie an die Schule gewandt? Hast du? Nee, leider nicht. Erst, ich wollte eigentlich jetzt also dieses Jahr an die Schule hingehen und sagen, warum und was das sollte. Aber diese Lehrerin ist nicht mehr da, die unterrichtet auch nicht mehr da. Nun war das so ein Gerücht, woher weißt du das denn? Kann man das beweisen, dass sie dich deshalb raushaben wollte? Nee, ich war einmal vor 2 Jahren nochmal in der Schule, habe dann gesagt, ich arbeite in einem Altersheim, auch ohne Abschluss. Und habe jetzt auch bis jetzt vor kurzem noch gemacht. Jetzt habe ich aus privaten Gründen gekündigt, leider Gottes. Da habe ich dann gesagt, dass ich also sehr lange Zeit hatte, um das zu verkraften. Okay, werden wir jetzt nicht mehr klären können. Ich danke dir für deinen Anruf, Sonja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wolfgang, 26 ist dran. Hi. Ja, hallo. Wolfgang, das Thema heißt reingelegt heute Nacht. Ja, also ich habe jemanden reingelegt und zwar war das meine Frau. Ja. Ich arbeite immer ziemlich spät noch am Computer und mich hat eigentlich immer gestört, dass meine Frau ja schon zwischen 8 und 9 Uhr abends eingeschlafen ist. So früh? Ja, doch, sehr früh. Eine müde Frau. Ja, jedenfalls bin ich dann eines Abends hingegangen und habe einfach mal alle Uhren, die es bei uns in der Wohnung gab, vorgestellt. Meine Frau musste also morgens um 6:30 aufstehen und da bin ich dann einfach hingegangen, habe die Uhren auf 6:20 schon vorgestellt und habe mich dann ins Bett gelegt und so getan, als wenn ich tief und fest schlafen würde. Und ja, das war dann wohl so 21:45 abends. Da standen die Uhren dann alle um auf 6:30 und der Wecker ging. Meine Frau machte ziemlich fix den Wecker aus, stand auf und ja, ging ins Bad, hat sich geduscht und alles fertig gemacht. Naja, und ja, ich würde mal sagen, den Rest kann sie euch dann mal erzählen. Ist sie da? Ja, die ist da. Wie heißt sie? Sekunde. Hallo Domian. Mit wem spreche ich denn? Babette. Mit Babette, hi. Hi. Ja, du bist aber richtig reingelegt worden. Klassisch. Das sag ich dir aber. Was hast du denn da gedacht? Ja, zuerst habe ich gedacht, irgendwas kann nicht sein, weil es war Winter. Ja. Und ich hatte mir also auch schon meine Jacke angezogen und war schon auf dem Sprung und dann schrie Wolfgang auf einmal, halt, komm mal zurück, ich muss dir was beichten. Ich denke, was kommt denn jetzt? Wie viel Zeit war denn da vergangen, bis er das zu dir sagte? Bitte? Wie viel Zeit war denn vergangen, bis er zu dir sagte, ich muss dir was beichten? Ich schätze mal, bis ich gewaschen war, angezogen war, halbe, dreiviertel Stunde. Naja, und sagt er, ja, ich habe die Uhren vorgestellt. Wir haben mal gerade abends 11 Uhr. Ich denke, toll. Ja, und ich habe dann noch so aus Spaß zu ihm gesagt, mehr oder weniger aus Ernst, komisch, ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Nacht vorbeiging. Warst du sauer auf ihn? Tierisch. Aber ich hätte ihn, am liebsten an den Hals gesprungen, aber 2 Tage später konnte ich schon wieder drüber lachen. Und du bist dann wieder ins Bett gegangen, oder wie? Ja, ja. Ja. Also das ist ja ein klassischer Spaß, ne? Ein Aprilscherz quasi. Ja, ja, kann man so sagen. Ja. Ja, schön, wir haben alle gelacht. Ja. Babette, danke an dich und auch danke an Wolfgang. Ja. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, unser Thema heißt reingelegt. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn ihr irgendwann mal Leute reingelegt habt, das kann also nur was Lustiges sein, wie wir es gerade gehört haben, das kann durchaus auch etwas sehr Ernstes sein. Und wenn ihr mir das erzählen wollt, dann wählt doch ganz einfach 0180-5678-111. Wenn ihr mal reingelegt worden seid von jemand anderem, wo ihr vielleicht im Nachhinein schmunzeln könnt drüber oder auch weniger schmunzeln, dass ihr auch heute sagt, Mensch, das hätte ja nun wirklich nicht sein müssen. Es war was Übles, es war vielleicht sogar was Kriminelles, dass ihr irgendjemandem in die Falle geraten seid. Telefonnummer 0180-5678-111. Und jetzt ist die Lisa dran und Lisa ist 28 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Lisa. Hi. Ja. Tag. Erstmal danke für deine Sendung. Hat mir sehr geholfen. Mhm. Aber heute habe ich eine lustige Geschichte. Das ist schön. Ja. Und zwar ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, es war 86. Mhm. Also war noch Teenager. Mhm. Und ständig auf irgendwelchen Rockkonzerten. Und das ging so toll durch eine Mutter von einer Freundin, die beim Süddeutschen Rundfunk gearbeitet hat. Mhm. Haben wir immer Karten gekriegt, eine Freundin und ich. Mhm. Und einmal hat sie uns ganz spontan Karten gegeben für das Joe Cocker-Konzert. Mhm. Und hat uns auch vom SDR so Mützen, so Schildmützen aufgesetzt. Hat gesagt, so, ihr geht jetzt im Auftrag vom SDR zum Joe Cocker-Konzert. Ja. Und natürlich waren wir total begeistert und sind dann da auch hin. Und als wir da hinkamen, haben wir gesehen, dass von einem anderen Sender so ein Übertragungsbus oder so ein Bus eben da war. Mhm. Und das war natürlich sehr interessant. Und dann haben wir gesagt, nach dem Konzert schauen wir uns das mal näher an. Mhm. Man weiß ja nie, was da kommt. Mhm. Und dann sind wir nach dem Konzert also etwas früher raus und sind dann dahin. Und da standen tatsächlich Leute von diesem Sender. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, da stellen wir uns jetzt einfach dazu. Mhm. Mal sehen, was passiert. Vielleicht können wir ihn ja sogar sehen, den Joe Cocker. Mhm. Und naja, dann sind wir dahin und wurden natürlich gefragt, was wir da wollen. Und da habe ich dann so ganz spontan gesagt, ja, wir sind Praktikanten beim SDR und wir finden unsere Leute nimmer. Mhm. Und es sei so viel los und ob die vielleicht wüssten, wo die sind, weil man hätte uns versprochen, wir könnten den Joe Cocker sehen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, keine Ahnung, sind die heute überhaupt da und wissen sie gar nichts davon. Und ja, ja klar, aber wir finden sie nicht mehr und das ist doch jetzt alles ganz fürchterlich und haben halt so ein ganz trauriges Gesicht aufgesetzt, das ist jetzt ein geplatzter Traum und so. Und dann meint einer von denen, ja, dann springt halt bei uns rein, kommt bei uns mit. Und ja, weil man könnte die ja vielleicht auch beim Hotel treffen, die würden ja dann da bestimmt auch hinkommen. Und dann sind wir zum Hotel gefahren und da war eben ein Interview geplant dann in der Bar. Und da wart ihr bei? Und da sind wir dann dazu mit rein. Und habt euch wichtig getan als die großen SDR-Frauen? Nein, wir mussten uns ganz im Hintergrund halten. Also man hat zu uns gesagt, ihr müsst unsichtbar sein, dürft gar nichts sagen. Und so. Haben wir aber nicht gemacht. Wir sind dann noch hin nach dem Interview und ich habe ihn dann gefragt, ob ich ein Foto machen darf. Durftest du? Ich durfte, ganz selbstverständlich. Also hat er so richtig, ja klar, warum nicht? Und das sind die Tricks, wie man an Joe Cocker rankommt. Ja, klar. Ich dachte, du hättest so eine Flasche Bier mitgenommen oder so. Er hat überhaupt keinen Alkohol getrunken an dem Abend. Also, ja, also es war wirklich ganz locker. Also ihr habt jemand anderen reingelegt, ne? Andere Leute, so mehr oder weniger ergab sich das auch so, ne? Ja, ihr seid ja nicht gezielt dahin. Ihr seid ja viel zu harmlose Mädels gewesen wahrscheinlich, ne? Um da. Ja klar, das war also wirklich ganz spontan. Und dieses Foto mit Joe Cocker hat wahrscheinlich einen Ehrenplatz bei dir. Ja klar, ja, und das ist wirklich ein super Foto. Und Nahaufnahme, nur das Gesicht, also richtig klasse. Hast du denn auch noch ein Wort mit ihm reden können? Eigentlich nur ganz kurz. Also es war dann eben noch so mit dem Foto. Ich habe dieses Foto gemacht und dann stand plötzlich ein Riesenmann vor mir und hat mir den Fotoapparat aus der Hand genommen. Ein Bodyguard oder was? Ja, ja, genau. Mhm. Also so ein Sicherheitsschrank. Mhm. Ja. Und ich habe mich wirklich schon in hohem Bogen rausfliegen sehen, habe gedacht, jetzt fliegt alles auf und alles vorbei. Aber es ist alles gut gegangen. Und es ist gut gegangen, wunderbar. Ja. Und Lisa ist heute bestimmt immer noch ein Joe Cocker-Fan. Na klar. Danke, dass du angerufen hast für die Geschichte. War wirklich schön. Okay. Alles Gute, tschüss. Ja, danke. Ciao. So, Freunde, jetzt haben wir gleich 1:30 Uhr in wenigen Sekunden. Und das ist ja unsere Zeit für die Musikpause und die grüne Flasche kommt jetzt zum Zuge. Seid ihr schon mal von irgendwelchen Leuten lustig oder ganz übel reingelegt worden? Habt ihr andere Leute schon mal lustig oder ganz übel reingelegt? Das ist unser Thema heute Nacht, reingelegt. Wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, Telefonnummer 0 180 5678 111. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio, der Telefon-Talkshow Domian. Weiter geht es mit Rolf. Und Rolf ist 53 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Rolf, ich grüße dich. Du bist reingelegt worden oder hast reingelegt? Ich bin reingelegt worden. Und wie du eben schon so schön sagtest, auf ganz kriminelle Art und Weise. Mhm. Und zwar von meiner lieben Noch-Ehefrau. Von deiner lieben Noch-Ehefrau? Ja. Was ist denn genau passiert? Ja, kurz vor 2,5 Jahren kennengelernt. Mhm. Ziemlich romantische Art und Weise, aber das lassen wir mal weg. Mhm. Hat knapp 2 Jahre gedauert. In der Zeit wurde ich geschieden, wurde sie geschieden, was ich alles bezahlt habe. Ich habe ihre Schulden bezahlt, ich habe ihren Zahnarzt bezahlt, ich habe sie aus der Sklaverei geholt bei ihren Landsleuten. Woher kamen sie? Sie kam aus Bosnien, war ein Bosnienflüchtling. Mhm. Mhm. Dezember letzten Jahres haben wir dann endlich geheiratet, da waren Papiere endlich soweit fertig. Die Scheidung, muss ich am Rande erwähnen, ist auch ganz verlogen abgelaufen, aber ich habe natürlich Augen und Ohren zugemacht, mhm, weil ich die Frau liebte. Wie viel Schulden hast du bezahlt für sie? 4.000, dann noch, mhm, die Zahnarztrechnung und, mhm, noch ein paar Mark 50, damit sie nicht in Haft kam, weil da kam Haftanordnung und so weiter. Mhm. Dann habt ihr geheiratet. Und dann haben wir endlich geheiratet, die Scheidung habe ich da auch bezahlt, inklusive Übersetzungen, was alles dazugehört. Mhm. Dezember geheiratet, im Februar war sie dann weg. Sie suchte den Vorwand, warf mein Verhältnis vor, was natürlich nicht stimmte. Mhm. Wir reden von 98, Februar. Richtig. Ja. Mhm. Richtig. Dezember 97 geheiratet, mhm, Februar. Dann war sie aber schnell weg, ne? Ja, natürlich. Mhm. Inzwischen weiß ich natürlich, dass es für sie, und das ist eben zu deinem Thema, die, reingelegt, also für sie war es eine Scheinehe. Ja. Also sie wollte bloß die Papiere, also dass sie in Deutschland bleiben konnte, ja, weil sie hätte es uns schon, ja, sie 96 hat die, ausgewiesen. Sie hätte die Liebe vorgespielt. Richtig. Solange, war das nicht schlagartig vorbei, nachdem ihr geheiratet habt? Wurde sie da auch gleich anders? Ja, es stimmte schon eine ganze Weile nicht, das ist mir aufgefallen. Ach, vor der Ehe auch schon? Angesprochen und so weiter, dass ich plötzlich so ein bisschen mir wie Luft vorkam und so weiter. Mhm. Aber letztendlich brauchte sie einen Grund, den hat sie dann auch gefunden. Das, mhm, war am Fasching, mhm, da warf sie mir dann ein Verhältnis vor, packte ihre Sachen und unter dem Motto, ich gehe zurück nach Jugoslawien. Mhm. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich eh ziemlich angeschlagen. Vom knappen Jahr meine Firmen verloren im Ruhrgebiet und einiges eben. Mhm. Und als sie dann ihre Sachen packte und sich nicht bewegen ließ, inzwischen ist mir klar, dass es gar nicht möglich war. Du hattest kein Verhältnis im Karneval? Nein, nein, bei Gott nicht, im Gegenteil. Mhm. Dann ist sie abgehauen? Ja. Mhm. Ich habe den Blödsinn gemacht, habe Überdosis geschluckt. Von Schlaftabletten? Richtig, ja, mhm, nicht Schlaftabletten, sondern mal noch stärkere Sachen. Mhm. Bin so im letzten Moment gerettet worden, 6 Wochen Psychiatrie. Mhm. Sie kam dann ab und zu natürlich, besuchte mich und so weiter. Nun muss ich dazu sagen, vorher, bevor ich in die Klinik kam, habe ich die Ausländerbehörde informiert. Mhm. Und die haben sie wohl auch gleich angesprochen. Wobei, sie hatte doch durch die Heirat dann wahrscheinlich die deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Ja, die Staatsbürgerschaft nicht, aber eine längere Aufenthaltserlaubnis von 3 Jahren, ja, unbegrenzte Arbeitserlaubnis. Mhm. Das reichte ihr dann wohl. Mhm. Mhm. Wie haben die Behörden reagiert, als du das ihnen gesagt hast, wie das gelaufen ist? Ja, die sagten mir dann gleich, ja, schon allein die Trennung reicht, um ihr die Aufenthaltserlaubnis, mhm, zu entziehen. Mhm. Sie macht dann immer wieder schön Wetter, durch einen Anruf. In 6 Wochen hat sie mich 3-mal besucht in der Klinik. Mhm. Oft genug, zwar versprochen, ich komme aber nicht. Und zu dem Zeitpunkt war ich ziemlich kaputt und wäre fast daran kaputt gegangen. Mhm. Wo hat sie sich denn während der ganzen Zeit aufgehalten und wo hält sie sich jetzt auf? Ja, sie war sozusagen untergetaucht, hatte sie ja polizeilich nicht abgemeldet und so weiter, wurde dann auf die Fahndungsliste gesetzt. Mhm. Untergetaucht in Deutschland? Ja, hier in der Nähe. Nee. Und, ist sie im Moment? Ich weiß inzwischen, habe ich sie dann rausgebracht, dass sie bei Bekannten lebte und so weiter. Wo lebt sie denn jetzt im Moment? Auch hier ganz in der Nähe. Mhm. Und ja, wie ist das? Ganz regulär, polizeilich angemeldet und so weiter. Wie ist sie? Aber da komme ich dann gleich dazu. Mhm. Und ja, ich habe dazwischen noch einen Pfarrer eingeschaltet, war ausgerechnet auch ein Landsmann von ihr, der versucht auch zu vermitteln, also zurückhört, zu bewegen und so, mhm, weiter. Bis ich wirklich dahinter kam, es war nur eine Scheinehe. Mhm. Da sprachen zu viele Dinge einfach. Also du bist jetzt richtig in der Strichenfaden gearscht worden, ne? kann man so sagen. Gut Deutsch gesagt, ja. Richtig verarscht. Und es hätte dir fast beinahe das Leben gekostet. Ja, ne? Das kam noch dazu. Aber das jetzt wird es erst mal kriminell. Als ich dann wirklich erkannte, das war vor etwa 3 Monaten, und die Scheidung einreichte, ich wollte dann aber sich, so wie mir die Ausländerbehörde gesagt hatte, auch unter Umständen die Ehe zu annullieren. Dann machte man mir aber klar, so einfach ist es nicht und so weiter, ich soll Scheidung einreichen. Die Anwältin hat natürlich den ganz blöden Versuch probiert, ist natürlich vom Gericht abgelehnt worden. Sie versuchte auf Verweigerung des Geschlechtsverkehrs. Und da hat das Gericht nicht mitgespielt, hat gesagt, das Trennungsjahr muss eingehalten werden und so weiter. Was ist denn kriminell? Du sagst, jetzt wird es kriminell. Ja, richtig. Und ab dem Tag, wo sie erfahren hatte, dass ich die Scheidung eingereicht habe, war absolut Funkstille. Sonst hatte sie mich selbst zu Hause nochmal kurz besucht, immer wieder davon abgebracht, mach nichts wegen den Papieren, lass mich nicht abschieben, mal mit Drogen, so unter dem Motto, beziehungsweise wörtlich. Dann komme ich in ein paar Wochen zurück, wenn du mir abschieben lässt, heiraten anderen auch, wenn ich den nicht mag, mit dem siehst du mich dann durch den Ort laufen und so weiter. Rolf, erzähl mir mal bitte den Stand der Dinge, wie es jetzt im Moment ist, heute. Ja, heute. Heute bin ich drüber weg, zum Glück. Ich habe mich vor einem guten Monat gefangen. Denn kurz danach, nachdem ich die Scheidung eingereicht hatte, kriegte ich einen anonymen Anruf und man sagte mir, dass sie 10.000 Mark Kopfgeld auf mich ausgesetzt hätte. Ach du Liebe. Richtig, Tote können sie nicht scheiden lassen und dann wird sie nicht ausgewiesen. Natürlich dann auch mit Rücksprache mit dem Pfarrer Anzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft und so weiter. Das wird dann wohl auch verfolgt und so. Aber das hat sich jetzt bereinigt, diese Sache? Nein, nein, das ist alles noch am Laufen. Und die Scheidung läuft ja... Ein paar Wochen danach kriegte ich nachts Besuch, war kurz vor 12, klingelt an der Wohnungstür, nicht an der Haustür, sonst hätte ich nämlich gar nicht aufgemacht. Im dunklen Hausflur standen 2 Fremde, einer setzte mir gleich Messer an die Kehle, wurde in die Wohnung gedrückt und verprügelt. Mit den Worten, machst du hier weiter Schwierigkeiten, kommen wir noch einmal. Und dann dauerte eine Weile, ich war dann bei der Kripo-Anzeige, Protokoll und so weiter, weil inzwischen dann 2 Staatsanwälte am Ermitteln waren. Und durch Zufall bekam ich von der Kripo ihre Adresse. Also ich glaube, das wird jetzt eine ganz lange Geschichte. Und wir ahnen alle, dass du da natürlich jetzt in eine ungeheure Bredouille geraten bist. Richtig. Nochmal zur Frage, die Scheidung läuft noch, ne? Ja, ich kann sie erst im Januar einreichen, weil im Februar wird da erst geschieden, ist das Trennungsjahr um. Und als ich sie dann besuchte am 25.08., ich wollte eine Aussprache, wollte wissen, wie geht unser Leben weiter. Ich habe da immer noch nicht dran geglaubt. Ich habe immer noch eine gewisse Hoffnung gehabt. Als ich sie dann verlassen hatte, weil sie plötzlich anfing zu schreien, das ganze Haus zusammenschreien, das war mir zu dumm, da ging ich. Eine Viertelstunde später wurde ich auf die brutalste Art und Weise verhaftet. Und zwar unter dem Vorwand, ich hätte versucht, sie umzubringen. Also Rolf, ich hoffe, dass du da gut rauskommst. Das ist sehr kompliziert. Hoffe ich doch auch, weil mir ist jetzt nur in einem dran gelegen. Ich habe auch vorgestern erst mit dem Staatsanwalt gesprochen, dass sie so schnell wie möglich abgeschoben werden. Ich wünsche, dass so wie die Sache reingelegt hat. Ja. Also sie hat mich regelrecht und mein Leben ruiniert. Ja. Ich wünsche alles Gute, Rolf. Danke, Jürgen. Tschüss. Ciao. Danke, ciao. Jetzt ist am Telefon, wen haben wir denn jetzt? Brigitte, 50, hallo. Brigitte, 50 Jahre alt. Hi. Ja? Ja, Brigitte, du bist dran. Ja, danke. Ja. Ja, leg los. Ja, ist der Domian schon dran? Der Domian ist dran, genau. Hallo, Domian. Brigitte. Ja, also, hallo Domian, ja. Ich habe dem Vorredner zu sagen, ich habe also keine Schlaftabletten gebraucht für meine Geschichte, weil ich wurde total reingelegt, und zwar von der Vorsichtskamera-Sendung. Von der Vorsichtskamera-Sendung? Von Fritz Egner. Aha. Ja. Erzähl. Ja, ich war also in Starnberg. Ja. Hab da Shopping gemacht und bin dann von einer Frau angesprochen worden auf der Straße. Ich sollte neue Brillen austesten. Ja. Und zwar, sie wollten was ganz Neues rausbringen auf den Markt. Und zwar rosa oder rot und so. Und ich bin da voll drauf eingegangen, weil mir hat es keine Probleme bereitet. Ich habe das alles ausprobiert. Hast du gesagt, ich mache da gerne mal mit. Wo habt ihr das ausprobiert? Auf der Straße oder in Angeschäft? Auf der Straße. Vor einem Optiker gesehen. Ja. Ja, soweit so gut, ne? Ja, soweit so gut. Ja. Und dann habe ich eine Brille ich habe einen Helm aufgesetzt bekommen. Ja. Und sie fragt mich vorher, wie ich die Farben sehe. Und dann sehe ich gegenüber einen Bauarbeiter, der vor einem Zelt steht und arbeitet in einem roten Overall. Ja. Und der rote Overall war nachher nicht mehr da, nachdem ich die Brille aufgesetzt bekommen habe. Das heißt, der war dann in einem wunderschönen Tanga. Der Mann war braun gebrannt, super Figur. Ja, solche Brillen wünschen wir uns ja alle. Ja, so wünschen wir uns alle. Dass wir die Männer und Frauen alle nackt sehen. Ja, und ich habe die ganze, was wir gedreht haben, alle Leute nur nackt gesehen. Und sie wollte mir immer einreden, dass die Leute angezogen sind. Da kam eine Blaskapelle vorbei. Stell dir vor, Domian, eine Blaskapelle. Ganz nackt. Mit, ich glaube, 60 Leute. Herrlich. Die haben Schießerunterhosen an. Stell dir das mal vor. Ja, aber du hast doch die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Was hast du dir da gesagt? Das kann nicht sein, oder wie? Ich habe, um Gottes Willen, auch noch Schießer. Das haben sie natürlich nachher in der Sendung, war das dann nicht mehr. Ja, schade, ne? Das haben sie, ja, Gott sei Dank. Na, aber im Ernst, du sitzt da und da stehst da und probierst was aus und plötzlich passiert einem sowas. Hast du da an Verarschen gedacht oder hast du... Nein, ich habe nicht an Verarschen gedacht, ich habe überhaupt nicht gewusst, was los ist. Es war so fürchterlich. Wie hast du denn reagiert? Hast du... Ich habe reagiert, ich habe immer nur gesagt, Entschuldigung, das kann nur an der Brille liegen, ich bin nicht blöd. Ich habe an meinem... Moment, du hast die Brille doch dann abgenommen und dann... Nein, waren die... Nein, ich durfte die nicht abnehmen. Ah. Und dann kommt, stell dir vor, fahrt ein Polizeiauto vor und dann steigen da ein Polizist aus und eine Frau. Und die Frau ist die hat rote Straps an und der Polizeimütze auf, der Mann, ein Tanga und Pistole. Und also, nochmal, damit wir das richtig verstehen, du hattest da einen Helm auf, ja, ne? Sicher. Und vermutlich haben die dir irgendwas eingespielt, ne? Ein Film oder sowas, ne? Nein, das war kein Film. Wie haben die das denn gemacht? Ich hab den Helm aufgehabt und unter diesem Helm habe ich die Leute nackt gesehen. Ja. Also fast nackt. Ja, aber die waren doch auf der Straße nicht nackt. Doch, die waren nackt. Ach so, die sind dann wirklich nackt da rumgelaufen. Die waren wirklich nackt. Aber die müssen noch ein großes Aufsehen erregt haben, auch gegenüber den anderen Passanten. Das war alles abgesperrt, das habe ich hinterher erfahren. Ach so. Was glaubst du, was der Fritz Egner für eine... Der hat einen Terror erlebt, weil ich gesagt habe, ich lasse das nicht im Fernsehen senden. Das war fürchterlich. Jetzt aber weiter. Also du hast es durch diese Brille, hast du die alle nackt gesehen. Irgendwann hast du diesen Helm abgenommen. Nein, das war der Fritz Egner, kommt auch mit dem Polizeiauto vorgefahren und ist in Polizeiuniform und hat einen Schnurrbart und war für mich nicht erkenntlich. Und dann kommt er und ich will gerade ihm klar machen, dass der Polizist gesagt hat, es kommt zu einer Anzeige, weil ich ihn beleidigt habe, dass er nackt ist. Ach so, ja. Aber Fritz Egner war hoffentlich nicht nackt. Fritz Egner war angezogen, Dieser Anblick ist uns dann erspart geblieben. Ja, der ist mir erspart geblieben. Hast du ihn denn... Der hat bestimmt auch einen tollen Körper, wenn er nackt ist. Ich will ihm gar nicht zu nahe stehen, das mag sein, ja. Also ein charmanter Mann, also sicherlich. Doch, er war sehr charmant. Hast du ihn denn sofort erkannt dann? Nein, nicht gleich. Nicht. Und dann hat er mir die Brille den Helm abgenommen. Und dann sehe ich ihn und dann war ich total verärgert. Ja. Ich bin auf die Straße gerannt und habe gestampft mit den Füßen. Ich war total verärgert. Und dann warst du nicht bereit, dass dieses im Fernsehen auch gezeigt? Ja, das wollte ich nicht. Mhm. Und dann hat er mich natürlich lang bezirzt und beklatscht und ach Gott im Himmel, es war die tollste Sendung, wir drehen seit 3 Tagen und wir müssen das jetzt senden. Das ist auch sehr aufwendig für die Kollegen gewesen wahrscheinlich, das zu machen. Das war sehr aufwendig, ja. Hast du den Vincent dafür Kohle gekriegt? Ah, ja, super. Ich habe eine super Kamera gekriegt. Die ganz neue Kamera, die es auf dem Markt gibt. Ja, immerhin. Die ist ja nun auch dann angesiedelt. Traumhaft. Ja. Ich war ein wunderschöner, wir waren in München, zur Aufnahme. Mhm. Mit meinem Mann zusammen, wir haben einen tollen Tag erlebt und es war alles sehr super. Das ist ja schön. Ja. Aber heutzutage gibt es ja so viele versteckte Kamerasendungen, dass man gar nicht mehr unter Umständen die Moderatoren erkennt, ne? Wenn man nicht ständig vor dem Fernseher sitzt und alle Sendungen verfolgt. Ja, aber stell dir vor, sowas mal zu erleben, das ist schon sehr schrill, ja. Das ist wahr. Ja. Und dann vor allen Dingen auch als nicht-prominenter Mensch. Als nicht? Ne? Ja, genau. Und ich bin dann aufgetreten in München, mit Roberto Blanco, mit Renate Schmidt, mit nur Bekannten, ja. War Roberto Blanco sehr nett zu dir? Alle. Roberto Blanco hat mir einen Handkuss gegeben. Also du warst auf der Bühne dann und auch im Fernsehen? Auf der Bühne, alles im Fernsehen gesendet. Und jetzt habe ich wieder ein Schreiben gekriegt von Vorsicht Kamera. Und sie wollen, das ist also der Spot von mir. Es gibt 6 Sendungen. Ja, ja. 4 sind bis jetzt gezeigt worden. Ja. Und jetzt haben sie mir jetzt schon geschrieben, dass das schon zum Besten auserwählt wurde. Jetzt wird es in Köln gedreht. Aber ich reise jetzt nach Hamburg und habe keine Zeit mehr nach Köln zu gehen. Aber es wird wieder gesendet am 22. Dezember, haben sie mir schriftlich gesagt. Am 22. Dezember. Dann wollen wir alle nochmal reingucken und uns nochmal köstlich amüsieren wie Bolle, was dir da passiert ist. Ich danke dir für deinen Anruf und dass du es uns so nett erzählt hast. Danke. Tschüss, Brigitte. Ja, und vielen Dank für deine schöne Sendung. Bitte sehr. Tschüss. Gern geschehen. Tschüss. Jetzt kommt der Thomas und der ist 23. Ja, grüß Gott, Jürgen. Hi. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. habe schon mal jemanden reingelegt. Du auch hast schon mehrere mal... Mehrere Männer. Männer? Jawohl. Du legst Männer rein. Ja, und zwar solche wie der, der vorhin mit dem Bildtelefon angerufen hat und auf 190 Nummern anruft. Und du gibst ja. dich als Frau aus? Ja, so. Nee, es gibt ja diese 130er Nummern, wo du dann umsonst anrufen kannst. Die Mädels? Ja, genau. Ja. Und da gibt es zwar eine Schaltung, wo dann, wenn Mann erkannt wird, die dich rausdrücken können, dann wird sofort aus der Leitung geschmissen. Und wir haben mal einen Abend zu dritt gesessen, so gut mit guten Freunden, und haben gesagt, so, das machen wir jetzt, rufen wir jetzt an. Und ja, und dann habe ich mich so richtig aufs Sofa gelegt, so mit Flasche Sekt, wie man das so sich vorstellt. Hast du dir so vorgestellt, so könnte ich jetzt als Frau hier liegen? Ja, so könnten Frauen jetzt irgendwo auf dem Sofa. Im Obergeschoss ihres Apartments liegen und irgendwelche 130er-Nummern anrufen. Ja, das hast du denn gemacht. Welchen Namen hast du angegeben? Helga aus Hamburg. Helga aus Hamburg. Ja, so ein bisschen dominant, so wie diese Ruf mich an Frau. Du hast Thomas ja eine durchaus männliche Stimme. Ja. Wie hat denn Helga geklungen? Ach, oh wei, ja. Ich gebe mir jetzt Mühe. Ich will Helga jetzt hören. Ja, ja. Ja. Hallo? Hi, hier ist Helga aus Hamburg. Hi, oh, ich bin so scharf. Hi. Aber klingt ein bisschen künstlich, würde ich klingt sagen. Klingt ein bisschen künstlich. Mhm, ja, würde ich dir nicht nein, abnehmen. Nein, es war weniger künstlich. Wir haben also auch schon ein bisschen getrunken. Mhm. Und es war also vielmehr noch rauchiger und noch eigentlich unverständlicher. Ja. So, dann ist es dir gelungen, da durchzukommen? Mir und ist gelungen, durchzukommen, mich mit Männern zu unterhalten. Mit Männern zu unterhalten auf dieser Line auf oder dieser Line. Auch privater noch? Auch privat. Und wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Und ihr habt Telefonsex gemacht. Jawohl. Bist du ein heterosexueller Mann? Nein. Nein, ein schwuler Mann. Dann hat es dir natürlich... Ja. Dann hat es dir natürlich besonders viel Spaß gemacht. Nö, nicht. Also es war sehr spaßig und es war sehr lustig. Also es kam wirklich, wir wollen es uns alle vorstellen, es kam jetzt, zum Äußersten, ne? Ja, ja, es kam dann zum Äußersten. Du und hast die Männer so heiß gemacht, dass sie nicht mehr konnten. Dass sie dann irgendwann angefangen haben, ganz lauthals zu stöhnen und dann war das Klick in der Leitung. Und und dann wurdest du auch schon wieder zum nächsten Mann vermittelt. So war das. Ja, und beim letzten Mann habe ich mich dann geoutet, kurz bevor er dann gesagt hat, ja, ich sag, da gibt's doch ein Problem, ich bin ein Mann. Oh, und da? Und ja, und dann kam erstmal so ein Stocken und dann sagte dann hat er gesagt, zu meiner Überraschung, es ist kein Problem. Ich würde sagen, es gibt so eine wunderbare Szene bei manche mögen es heiß am Ende. Da sagt er auch, ich bin ein Mann. Und dann sagt der... Genau. Egal, ja. Keiner ist vollkommen. Keiner ist vollkommen, ja. Genau. Nee, und so war das auch. Sagt, wie, da hat er gesagt, das ist egal? Ja. Ja, und dann hat er weitergemacht? Ja, aber selbstverständlich. Ja, es war ein Mann mit einer homoerotischen Veranlagung. Ja, vermutlich, das fand ich also sehr klasse. Ja. Das war ziemlich spaßig. Wobei, jetzt gestern war ich im Internet und ich habe einen sehr merkwürdigen Namen da, weil ich so ein Pseudonym habe und auch für eine schwule Zeitung schreibe. Und ja, und da habe ich mich also damit eingeloggt in den Viberspace. Und da hatte ich einen 22-jährigen Jungen, der dann mit mir Cybersex machen wollte, so schreiben und so. Und da ist das natürlich, ist das Problem mit der Stimme ja nur überhaupt nicht da. Nee, da kannst du nur wirklich lügen, bis die Balken sich biegen. Ne? Ja, wobei, ich habe gar nicht gelogen. Also, du hast mich dann auch nach meinen Hobbys. Aber du warst sicher auch Helga, ne? Nee, um Gottes Willen. Nee, aber du warst auch nicht Thomas, oder? Nein. Ach nee, du warst dieser Kunstname. Ja, ja. Aber er hat gedacht, du wärst ein Weiblich. Ein Weibchen. Hat er gedacht, ja, aber habe ich ja nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Wenn wir uns dann über Hobbys unterhalten, dann habe ich gesagt, naja, und Musik und Männer. Was macht dir denn so, ja, was macht dir denn da so Spaß dran, diese armen heterosexuellen Männer zu verarschen? Geh doch chatte doch mit Schwulen. Ja, wieso? Vielleicht habe ich ihn ja damit glücklich gemacht. Ja, wer weiß, ne? Ja. Also, es wurde auch alles beendet, es wurde alles vollzogen beim Chatten. Ja, also er zumindest. Ich meine, ich habe da sehr amüsiert gesessen mit einem schönen Glas Rotwein und habe mir das angeguckt. Und als er dann, das Schönste ist dann immer, wenn sie sich dann vertippen, weil ja nur noch eine Hand da ist. Erregt dich das auch oder hast du nur Späßchen? Nee. Nein. Nö. Also du sitzt nicht mit irrigiertem Penis da. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein reiner Spaß. Rückgelehnt und amüsiert. Das ist Privat-Entertainment bei dir zu Hause. So ist es. Ja. Also man kann immer nur warnen, ne? Dass, wenn man chattet. Von dir? Ja, man kann von dir warnen und von vielen anderen homosexuellen Männern, die so drauf sind. Oh mein. Ja, ich hoffe, das gibt nicht ganz so viele. Ach, ich kenne auch zwei. Ich hoffe, die Heteros fangen nicht irgendwann an, die Hetero-Frauen fangen nicht irgendwann an, mit dem schwulen Lines rumzuspielen. Wer weiß, wer weiß. Wir wollen sie nicht auf die Idee bringen. Ne? Thomas, danke für den Anruf. Jürgen, und danke. Viel Spaß weiterhin. Ja, werde ich haben. Tschüss. Stefan, 31 Jahre alt. Hallihallo Jürgen. Ja, hi. Hi. Ja, also es ist ja heftig, was in der 0190er Line so alles abgeht. Ne? Unglaublich, ja. Unglaublich. Aber der Vorrednerin, die vor dem jungen Mann vorhin dran war, möchte ich noch sagen, ein Handkuss von Roberto Blanco. Ich meine, was ist dagegen eine Polizistin in roten Strapsen? Muss man schon sagen. Also ja, sie ist beglückt worden, die Brigitte, ne? Ja, also, ja, mein eben, Gott, kann man nicht meckern. Wer hat schon die Hand geküsst bekommen von Roberto Blanco? Ja, eben, ich noch nicht. Besser ein Handkuss von Roberto Blanco, als ihn nackt zu sehen, denke ich. Ne? Ja, nun, das vertiefen wir jetzt noch nicht. Stefan, deine Geschichte. Meine Geschichte geht um Radio. Ja. Ich bin auch beim Radio und ist eine Geschichte, die dir vielleicht ein bisschen nahe gehen wird, weil du vielleicht denken wirst, um Gottes Willen, hoffentlich wird mir das nie passieren. Mhm. Wir hatten mal einen Kollegen, damals, ist schon lange her, beim Lokalfunk in Radio Nordrhein-Westfalen, mhm, in NRW. Mhm. Und der hat gesendet, oder er dachte zumindest, er sendet. Aber wir haben sein Studio auf Produktion gestellt. Mhm. Und das, was gesendet wurde, war nicht das, was er da erzählt hat. Also er sendete fröhlich für die Gemeinde, die ihm da lauschte. Mhm. Nur hören tat man etwas ganz anderes. Also er machte halt fröhlich seine Sendung, ja, und on air lief halt was völlig anderes. Aha. Es liefen also so Drop-ins, wie der Hubert kann gerade nicht senden, weil er mit unserer Chefredakteurin in Gehaltsverhandlungen steht und im Hintergrund halt wildes Stöhnen und Gerammel. Aber das hat er dann ja nicht mitbekommen, ne? Er hat es da nicht mitbekommen, mhm, natürlich nicht. Aber die Hörer haben es natürlich mitbekommen. Ja, ja. Und wir hatten viel Spaß. Und wie lange habt ihr das so gemacht? Eine halbe Stunde, immerhin. Mhm. Wir haben in der Redaktion gesessen und haben uns gefragt, wer sagt's ihm? Es war, also, es hat sich keiner getraut rechtzeitig. So. Und wie hat er es dann erfahren? Ja, wir haben ihn dann nach einer halben Stunde erlöst und haben ihm gesagt, du, wenn wir da hinten vielleicht im Technikraum mal einen Schalter umlegen, dann könnten vielleicht auch die Leute hören, was du da gerade sendest. Weil, momentan sendest du nicht. War er böse? Er war stinksauer. Ja, also, wir hatten kurz vorher schon mal was mit ihm in der Richtung gemacht. Warum habt ihr denn diesen armen Menschen so gebeutelt? Er hatte es nicht besser verdient. er gehörte zu denjenigen, die das Radio erfunden haben. Ah ja. Ich meine, du wirst es wissen, das kommt nicht so gut an. Ja. Also ich warte ja auch immer noch darauf und bin immer ganz, ganz aufmerksam, dass irgendeine von diesen versteckten Kamerasendungen uns ja auch mal so nach Strich und Faden verarscht. Bisher ist es toll, toll noch nicht passiert, aber es könnte schon durchaus passieren. Es wird passieren, du bist ein zu öffentlicher Mensch. Ja, dabei. Ja, ja. Und das Schöne ist, wir waren übrigens Clinton, ja, doch um einiges voraus, weil ein Drop-In war so in die Richtung, ja, der Hubert kann gerade nicht reden, weil er eine Praktikantin einweisen muss. Und im Hintergrund war als auch wieder eindeutiges Geräuschbett zu hören. Ja. Wie böse ihr wart. Aber ich habe schon verstanden, er hat's verdient, ne? Er hatte es damals wirklich. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Also wir haben unseren Weg gemacht und ich weiß nicht. Du bist heute auch immer noch beim Radio? Ich bin immer noch Wo beim Radio. Wo denn? Bei wem? Ich bin Programmdirektor in Berlin von Spreeradio 105,5. Das kenne ich jetzt leider nicht, aber Programmdirektor hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja. Wir werden uns auch Ende November in Frankfurt sehen. Da sind irgendwelche Diskussionen über Service im Radio. Ja, da bin ich auch. Ja, da bist du eingeladen, da werden wir uns dann treffen. Na wunderbar, sage ich bis zum November. Okay, Stefan, ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Marc. Marc ist 30. Ja. Hi. Domian. Na. Ja, reingelegt. Genau. aber darf ich noch schnell was zu Martin sagen in Scherzingen von gestern? Ich wollte ihm noch schnell schicken. Also Martin, wenn du so weg bist und einer nach Thailand 4 Mil schickt statt ein Ticket, dann bist du selber schuld. Das war der Schweizer. Genau. Ja. Also, was ich erzählen wollte, ich war... Du bist aber kein Schweizer. Ich bin Schweizer. Du bist auch Schweizer? Ja. Du rufst jetzt auch aus der Schweiz an? Nein, ich rufe hier aus Deutschland an. Aus Deutschland. Genau. Ich bekomme immer so gerne Anrufe aus der Schweiz. Ja, wie kommt das? Weil ich die Schweiz sehr gerne mag. Ah. Ich bin ein Alpenfreund. Echt, wahr? Ja, wirklich, ja. Kennst du das Appenzell? Ja, das kenne ich auch. Da komme ich. Da kommst du her, wie wunderbar. Genau. Das vertiefen wir jetzt auch nicht weiter. Nee. Wir müssen jetzt zu dir und deiner Geschichte kommen. Ja, alles klar. Also, ich habe lange in Australien gelebt und habe dafür mit Charterfirmen am Hafen gearbeitet. Mhm. Und die Sache war die, wir hatten ja viele japanische Gruppen, ne, und bei Dinner Cruises und so weiter war es dann so, dass auf jedem Stock, das war ein dreistöckiges Schiff, auf dem ich gearbeitet habe, jeden Tag ein anderer von uns Geburtstag hatte. Und die Japaner ja im Kollektiv sparen auf ihren Urlaub und den dann auch so verbringen. Keiner dem anderen nachstehen wollte mit Trinkgeldern, weil wir ja Geburtstag hatten. Jede Woche ein oder zweimal, je nach Belegung der Crew, haben wir also ziemlich Geld abgezogen. Immer so an die $300-400 pro Abend für den, der Geburtstag hatte. Viel Geld. Und das war natürlich herrlich. Ne? Ja. Genau. Ja, das war eine schöne Zeit und hat sich also finanziell immer gelohnt. Das hat ja immer schöne Partys gegeben. Bin ich jetzt blöd? Ich habe das nicht verstanden. Was, inwiefern habt ihr die reingelegt? Wie wir die reingelegt haben, indem wir uns, indem jeder ein- oder zweimal die Woche Geburtstag hatte. Ach, angeblich Geburtstag hatte. Angeblich Geburtstag hatte, genau. Ich dachte gerade schon, wie komisch, dass ihr alle Geburtstag ständig hatten. Ja. Jetzt. Domian, es ist gleich vor Ende der Sendung. Das habe ich jetzt wirklich nicht richtig verstanden. Echt? Ja, das muss der Akzent sein, kann ich mir sagen. Es kann sein, ja. Also, somit habt ihr euch dann auch einen schönen Spaß gemacht. Ja, wir haben also auch wirklich gut Geld verdient. Das habe ich jetzt verstanden und ich hoffe, die Zuschauer und Zuhörer auch. Und dann habe ich noch die Susi dran und bedanke mich bei dir. Herzlich, also, Marc. Ciao. Und verabschiede mich. Tschüss. Also, schnell noch Susi, 31. Ja, hallo Jürgen, hier ist Susi. Ja. Ich habe ja jetzt nicht mehr viel Zeit. Nein, leg los. Also ich muss jetzt nur ganz kurz sagen, da war ein Anrufer, der die 030-Nummer angerufen hat. Und sein letzter Satz war, hoffentlich rufen die hetero Frauen nicht die G-Nummer an. Ja. Und genau das habe ich auch schon gemacht und ich bin auch durchgekommen. Das ist deine Geschichte? Nein, das war nicht meine Geschichte. Also ich wurde von einem Liebhaber reingelegt. Ja. Und zwar, ich bin verheiratet und habe mich aber tierisch verliebt. Er meinte auch, er liebt mich. Er hat mir das immer wieder gesagt und gezeigt. Und also es war wirklich fantastisch. Mhm. Aber nach und nach hat sich herausgestellt, er war eigentlich nur, er wollte Geld. Mhm. Also er hat wirklich nach und nach immer, es waren kleine Beträge, mal 300, mal 500, mal 200 Mark. Mhm. Aber ich habe das in, so in der Verwandtschaft, Bekanntschaft zusammengeborgt, damit mein Mann das nicht merkt. Für was wollte er das Geld haben? Ach, das war eigentlich immer so unterschiedlich. Mal brauchte er das, um wieder auf Arbeit zu kommen. Er war auf Montage. Mal hat der Chef nicht gezahlt. Und immer wieder bist du darauf reingefallen und hast ja, du das Geld gegeben. Ja, also ich habe den Mann abgöttisch geliebt und ich muss zu meiner Schande hier stehen, ich liebe den heute noch. Susi! Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Wie viel Geld hat er aus der... Kontakt, telefonischen Kontakt. Ja. Und der Witz ist, er hat mich vorige Woche angerufen, beziehungsweise über meine Tante anrufen lassen, ob ich ihm Geld schicken könnte. Aber da bin ich dann wirklich steinhart geblieben und hat dann auch gesagt, nee, also tut mir leid, der hat noch so viel offen bei mir. Wie viel denn? Also es klingt jetzt vielleicht wenig, für mich ist es sehr viel, es sind an die 1000 Mark. Mhm. Ja, naja. Denn ich habe drei Kinder und es ist sehr viel. Du bist, immer noch verheiratet? Ich bin immer noch verheiratet. Und dein Mann weiß sehr auf der Kippe. Ich wollte mich scheiden lassen für diesen Mann. Also das klingt aber nicht gut, was dieser Typ da mit dir macht. Ja, also ich habe mich voll verarschen lassen und... Und hast immer noch Kontakt zu ihm und liebst ihn immer noch. Und ich habe große... Ich habe große Sorge, dass du dich vielleicht weiter verarschen lässt. Nee. Also finanziell bestimmt nicht. Mhm. Denke ich mal, da bin ich jetzt wirklich hart geworden. Also ich hoffe das, wir hoffen das alle. Susi! Alles Gute. Mehr kann ich jetzt nicht sagen mehr. Okay, mach's gut. Ciao. Weiß. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Leo Scholten. Morgen haben wir keine Themensendung, also wo es nur um ein Thema geht, sondern ihr könnt euch dann bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und um 1 Uhr sind wir wieder da im Radio bei 1 Live und im Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und bis morgen. Bye bye. Ciao.